Am 5. Juni gegen 4.30 Uhr in aller Frühe begingen die südkoreanischen Kriegsfanatiker erneut die Verletzung der Hoheitsgewässer unserer Seite auf dem koreanischen Westmeer. Sie ließen 19 Fischerboote auf der Insel Yeonpyeong über die seeische Demarkationslinie tief in unsere Seite eindringen. Dadurch hat sich die Lage im gefährlichsten Wassergebiet auf dem Westmeer wiederum zugespitzt. Die südkoreanischen Massenmedien berichten, dass durch das Eindringen der Fischerboote und der Genehmigung der Armee eine gefährliche Lage entstanden sei, in der die Fischerboote von unserer Armee aufgebracht oder von den Küstengeschützen angegriffen werden können. Dieser Fall ist als eine Verlängerung der unbesonnenen Provokation mit Geschützfeuer auf das Verbindungsschiff unserer Armee am 27. Mai das Produkt der niederträchtigen Absicht der südkoreanischen Armee dazu, in diesem Wassergebiet ein schockierendes Ereignis zu verursachen und ihre Armee zu einer gerechten Gegenmaßnahme zu veranlassen und diese als eine Drohung und Provokation zu bezeichnen. Ein Unterschied ist es, dass die südkoreanische Armee diesmal aus Angst vor der unbarmherzigen Bestrafung durch unsere Armee die harmlosen Fischer als Opfer der Auseinandersetzung mit den Landsleuten dargebracht hat, während sie früher direkt die provokatorische Geschützfeuer abgegeben hatte. Die wahre Absicht diesmaliger Provokation besteht darin, die Situation in diesem Wassergebiet zu verschärfen und dadurch die Atmosphäre des Dialogs für die Nord-Süd-Beziehungen zu verderben und andererseits die gesetzwidrige räuberische nördliche Grenzlinie um jeden Preis zu behaupten. Um ihr Verbrechen zu verbergen, verbreitet das südkoreanische Regime ein absurdes sowjetisches Gericht, das die Fischerboote auf der Insel Yeonpyeong für die Aufbringung von zwei chinesischen Fischerboote, die ungesetzlich arbeiten, ins Wassergebiet nördlicher Seite eingedrungen seien. Das Kapern eines Fischerbootes durch ein Fischerboot ist eine kindische Phase, die nur von den südkoreanischen Marionetten inszeniert werden kann. Solche Handlungen für die Auseinandersetzung mit Landsleuten werden auf alle Fälle teuer bezahlt werden.